WDR 3 Hörspiel. Heute mit Sascha Zien. Schönen guten Abend. Und heute am 80. Jahrestag der Reichspogromnacht mit einem sehr politischen Hörspiel. 30. Juni 1934, Mord in Neubabelsberg, heißt das Stück von Matthias Brandt, in dem es um den sogenannten Röhmputsch geht. Ernst Röhm, Stabschef der SA, wurde Hitler zu gefährlich, denn er hatte eigene politische Vorstellungen, wollte die SA von der NSDAP abspalten und Hitler hat daraufhin die Ermordung von Führungskräften der SA angeordnet. Eines der Opfer war der ehemalige Reichskanzler von Schleicher und da passierte eine Panne und deshalb hat die Berliner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungsakten, die sind seltsamerweise erhalten geblieben und auf diesen Akten basiert das Hörspiel von Matthias Brandt. Herr Gerichtsassessor Dr. Grützner, ja. Bitte umgehen zu Herrn Oberstaatsanwalt Hetzel. Danke, im Moment. Sehr dringend. Sofort. Juni 1934. Mord in Neubabelsberg. Von Matthias Brandt. Regie Jörg Schlüter. Herr Oberstaatsanwalt. Kommen Sie, Herr Doktor. General Schleicher ist erschossen worden. Seine Frau wohl auch. Was? Der frühere Reichskanzler? Ja, seine Frau wohl auch. Ja, wie ich wohl schon sagte. Es kam gerade ein Anruf aus Neubabelsberg. Gendarmerie-Hauptwachtmeister Baumgarten. Vor einer halben Stunde ist es passiert. Also gegen 12.30 Uhr in Schleichers Villa. Gräbnisstraße 4, Neubabelsberg. Telefonieren Sie bitte wegen eines Mordspezialisten nach Berlin. Landespolizeiamt. Aber das ist ja... Wenn ich mir den Vorschlag erlauben darf, wir haben hier in Potsdam einen guten Mann dafür. Kriminalrat Werneburg. Ja, gut. Informieren Sie ihn und besorgen Sie einen Wagen. Ich gehe rüber zum Polizeipräsidenten, dass wir Leute zur Ermittlung bekommen. Wir treffen uns im Hof, am Hauptportal. Bis dann. Jawohl. Hallo, Dr. Grützner, Landgericht Potsdam. Bitte Herrn Kriminalrat Werneburg. Danke. Ich versuch's wieder. Landgericht Potsdam, Dr. Grützner, guten Tag. Guten Tag. Amtsvorsteher Schieche, Neubabelsberg, habe folgende Meldung. General von Schleicher ist erschossen worden. Gräbnitzstraße 4. Wir sind im Bilde, danke. Sind Sie am Tatort? Ja. Wir sind unterwegs. Wiedersehen. Dr. Grützner, bitte einen Wagen zum Hauptportal. Danke. Fahrt zum Einsatzort. Danke. Ja, nochmal Dr. Grützner, bitte Herrn Kriminalrat Werneburg. Nein, dazu habe ich keine Zeit. Richten Sie ihm bitte aus, er möge sich sofort nach Eintreffen nach Neubabelsberg bemühen. Unverzüglich. Ja. Der General von Schleicher ist offenbar erschossen worden. Ja. Gräbnitzstraße 4. Ja, Neubabelsberg. Ja, Nummer 4. Danke. Landgericht Potsdam, Dr. Grützner. Kommissar Schwenzner. Herr Doktor, können Sie bitte mit Ihrem Wagen am Polizeipräsidium vorbeikommen und uns mitnehmen zum Tatort? Selbstverständlich. Wagen ist schon bestellt. Ich bin auf dem Weg. Wir kommen vorbei. Bis gleich. Herr Kommissar, was soll man... Weshalb der allgemeine Alarm? Wir haben eine halbe Stunde verloren. Warum? Wissen Sie was Näheres, oder? Herr Doktor, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass das alles unter uns... Selbstverständlich. Also, vertraulich gesagt, es scheint eine große Aktion im Gange zu sein. Ah. Wie es heißt, hat der Führer, SA-Stabschef Röhm, verhaften lassen. Oh, was? Heute früh in Süddeutschland. Was hat das? Tja, genaues weiß man noch nicht. Doch heißt es wegen hochverräterischer Beziehung zu einer ausländischen Macht? Das ist ja un... Ja. Und in dem Zusammenhang scheint der Verdacht zu bestehen, dass auch General von Schleicher, naja, mit Röhm wohl zusammengearbeitet hätte, hat, Sie verstehen. Ja, durchaus. Aber unvorstellbar. Man muss wohl, ich meine, es ist wohl anzunehmen, dass General von Schleicher Selbstmord begangen hat. Jedenfalls so heißt es. Und mehr ist nicht so bekannt. Ja, danke. Wie gesagt, das bleibt unter uns. Selbstverständlich. Herr Dr. Grützner, übernehmen Sie bitte die Ermittlungen. Jawohl, Herr Oberstaatsanwalt. Wachtmeister Hackel, melde Sie zur Stelle. Danke. Führen Sie mich bitte zum Tatort. Jawohl, Herr Doktor. Sie waren als erster Polizist hier? Jawohl. Bitte berichten Sie. Jawohl, Herr Doktor. Also, ich habe über Anruf von Hauptwachtmeister Baumjartner erfahren, 23:45 war das, 23:45 habe ich erfahren, der General von Schleicher ist überfallen worden in seiner Villa hier. 12:30 war das vorgefallen. Da habe ich mir auf mein Rad geschwungen und bin hergeradelt. So 10 Minuten hat das gedauert ungefähr. Als ich eingetroffen bin, habe ich mir unverzüglich zum Tatort begeben. Der General war schon tot. Aber die Frau hat noch gelebt. Die ist dann ins Krankenhaus nach Nova Ves gebracht worden. Da ist sie noch, wa? Ich habe dann mit der Köchin geredet, mit dem Chauffeur von dem General, andere Leute, Nachbarschaft und sowas. Ja, und was ist dabei rausgekommen? Herr Doktor, daraus hat sich folgender Sachverhalt ergeben. 12:30 ist ein dickes Auto hier in die Griebnitzstraße reingerast, so ein offenes Cabriolet, wa? Das hat dann vor dem Nachbargrundstück von dem General Schleicher gehalten, da drüben ist es bei alten... Ja, weiter. Bei alten Reis heißen die Leute, da haben sie halt gemacht. Der Chauffeur von denen ist in das Auto drin geblieben und 5 Personen, männlichen Geschlechts, sind mit einem Revolver in der Hand oder in der Hosentasche, sind sie zu dem Grundstück von General Schleicher hin. Als die Köchin den aufgemacht hat, war, hat sie einer von denen hier ins Zimmer von General Schleicher gedrängt, so zur Seite geschoben und dann hat er 3-mal geschossen. Das hat der Chauffeur von General Schleicher selber gehört, sagt er. Ja, so war das gewesen. Und hier, von der Tür aus hat er geschossen. 3-mal. Ja, ich bin im Bilde. Danke. Köchin und Chauffeur sind im Hause? Jawohl, Herr Doktor, warten unten noch Nachbarn, alle Zeugen. Danke, Sie können gehen. Jawohl, Herr Doktor. Wenn ich Sie noch aufmerksam machen darf, das Telefon hier von dem General, war. Also, das wird abgehört. Ach so? Von der SS. Ja, Sie können gehen. Halten Sie sich für weitere Aufträge bereit. Jawohl, Herr Doktor, ist in Ordnung, machen wir. Es ist wohl anzunehmen, dass General von Schleicher Selbstmord begangen hat. Jedenfalls, so heißt es. Wie gesagt, bleibt unter uns. Selbstverständlich. Sessel und Schreibtisch, die Füße ausgeschlossen, mit dem Kopf zur Tür, als habe er gerade aufstehen wollen. Einschüsse, seitlich, alle seitlich und von hinten, unwirklich Selbstmord, Patronenhülsen, 4-5 Stück, dasselbe Kaliber, alle dasselbe Kaliber. Sicher aus der Tatwaffe. Eindeutig Mord. Wohl anzunehmen, dass General von Schleicher Selbstmord begangen. Bleibt unter uns. Selbstverständlich. Kein Selbstmord. Auf keinen Fall Selbstmord. Bloß, warum Schwänzners Hinweis darauf? Vorher, vor Beginn der Ermittlungen, was weiß? Scheint eine große Aktion. Otto Führer ist ein Stabschef Röhm. Verhaften lassen. In Süddeutschland heute früh. Hochverräterische Beziehungen zu einer ausländischen Macht. Scheint der Verdacht zu bestehen, dass auch General von Schleicher mit Röhm zusammengearbeitet. Unvorstellbar. Was weiß Schwänzner noch? Er hält sich zurück bei den Ermittlungen, auffallend zurück. Auch Oberstaatsanwalt Tetzler fällt sich. War noch nicht im Tatzimmer. Naja, jedenfalls Mord, auch eine Tötung in Notwehr oder auf der Flucht. Ausgeschlossen. Er ist von hinten meuchlings ermordet worden. Röhm, vielleicht Anhänger von ihm, waren enttäuscht, vielleicht, dass der General nicht mitgemacht hat bei diesen hochverräterischen Beziehungen zum Ausland. Der General von Schleicher hat mit Sicherheit nicht mitgemacht. Er ist eine ehrwürdige Person. Unvorstellbar, dass er etwas Illegales. Nein, nein, unmöglich. Warum die Andeutungen? Es ist Mord. Wahrscheinlich Röhm-Leute, S.A. aus Enttäuschung über den General. Muss wohl annehmen, dass General von Schleicher Selbstmord. Na, Herr Kollege, kommen Sie voran? Ja, eindeutig Mord. Tatsächlich. Wie Sie sehen, der objektive Sachverhalt lässt keinen anderen Schluss zu. Die Lage der Leiche, die Wunden durch Einschüsse ausschließlich von hinten und von der Seite, die konnte er sich beim besten Willen nicht selbst zufügen. 5 Patronenhülsen habe ich gefunden, alle dasselbe Kaliber. Zweifellos aus der Tatwaffe, die wir allerdings noch nicht haben. Oder hat man sie inzwischen gefunden? Nein. Ich habe jedenfalls nichts davon gehört. Soll ich die Zentralstaatsanwaltschaft von den Ermittlungsergebnissen unterrichten? Es wäre wohl... Ich bitte darum, Herr Kollege. Und kommen Sie danach bitte unverzüglich zu den Zeugenvernehmungen. Im Parterre rechts. Von hier aus gesehen, links. Eine Bewertung des Sachverhalts, ich meine, in Betreff der Täterschaft und des Tatmotivs, wäre wohl noch verfrüht. Sicher. Obwohl... Ich könnte mir vorstellen, dass es sich bei den Mördern vielleicht um enttäuschte SA-Anhänger handeln könnte, die sich von General Schleicher vielleicht verraten gefühlt. Erledigen Sie bitte das Telefonat mit der Zentralstaatsanwaltschaft. Am besten direkt, Dr. John. Jawohl. Hallo? Ja, Dr. Grützner, Staatsanwaltschaft Potsdam. Verbinden Sie mich bitte mit dem Herrn Generalstaatsanwalt Dr. John. Aha. Es geht um einen Mordfall. Ja. Danke. Ich versuche später nochmal. Wiedersehen. Dr. Grützner, Staatsanwaltschaft, Landgericht Potsdam. Bitte verbinden Sie mich mit Herrn Staatsanwaltschaftsrat von Hake. In einer Prüfung. Kann nicht ans... Naja. Nein. Richten Sie ihm bitte Folgendes aus. Es ist sehr dringend. Und ich bitte um Rückruf. Ja. Richten Sie ihm bitte aus... Ja. Der frühere Reichskanzler von Schleicher ist heute Mittag aus politischen Gründen ermordet worden. Aus politischen Gründen ermordet worden. Ja, danke. Ja, Dr. Grützner, ich buchstabiere. Gustav, Richard, Uhu, Emil, Theodor, Zeisig, Nikolaus, Emil, Richard. Ja, Gerichtsassessor am Landgericht, Staatsanwaltschaft Potsdam, ich rufe vom Tatort an. Ich danke Ihnen. Und ich bitte dringend um Rückruf. Ja, nein, die Nummer kann ich im Moment nicht eruieren. Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wachtmeister Hackel, melde sich zur Stelle. Herr Doktor, eben Meldung eingekommen vom Krankenhaus Nova Ves. Die Frau von den General Schleicher ist nur auch tot. Oh. Ja, danke. Sie können gehen. Jawohl, Herr Doktor. Das ist ja... Telefon von den General. Das wird übrigens abgehört. Ja, ja. Von der SS. Das General von Schleicher. Selbstmord. Mord. In den letzten 2 Wochen mehrmals. Und immer dasselbe Auto? Ja, immer. Guten Tag. Immer dasselbe Auto. Auch heute? Ja. Auch heute dasselbe Auto. Da sind Sie ganz sicher? Ja, auch heute. Ich bin ganz sicher, Herr Kommissar. Ja, gut, danke. Hat einer der Herren noch Fragen? Sind Marco und Kennzeichen des Fahrzeugs bekannt? Eine Berliner Nummer. Ziffern werden von keinem Zeugen erinnert. Die Marke des Fahrzeugs ebenfalls nicht. Danke. Ja, Frau Weiß, vielen Dank. Sie können jetzt gehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Herr Kommissar Schwenzner, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wollten Sie die Köchin nochmals befragen. Ja, sie stand vorhin unter Schock. Vielleicht geht es jetzt. Wenn Sie so freundlich wären, für Herrn Assessor Dr. Grützner kurz zusammenzufassen. Gern. Alle Zeugen, ich fasse mich kurz. Dienstmädchen, Damen aus der Nachbarschaft, der Chauffeur und so weiter, haben übereinstimmend ausgesagt, dass das rotbraune Fahrzeug, also das mutmaßliche Tatauto, ein großes Cabriolet, in den letzten beiden Wochen mehrmals hier in der Griebnitzstraße gesehen worden sei. Jedes Mal blieb der Fahrer im Fahrzeug sitzen, während die übrigen, meistens und auch heute, 5 Personen, alles Männer, während die also jeweils in die Lippmannsche Villa hineingingen, das ist die da drüben am Böttcherberg, an mehreren Tagen in den letzten 2 Wochen. Auch heute kam dieses Fahrzeug gegen 12.30 Uhr wohl besonders schnell herangerast, blieb hier vor dem Nachbarhaus stehen, der Chauffeur wartete, die anderen 5 Männer gingen ins Haus des Generals von Schleicher und kamen kurz darauf wohl sehr rasch zum Fahrzeug zurück, das dann davon raste Richtung Böttcherberg, also Richtung Berlin. Da ist das Fahrzeug auch hergekommen, jedes Mal. Herr Schwenzner, könnte man von der Lippmannschen Villa aus das Anwesen des Generals von Schleicher beobachtet haben, eventuell während der Planung der Tat? Ja, das wäre wohl denkbar, ja. Im Garten haben wir Fußspuren mehrerer Personen gesichert. Die mutmaßlichen Täter sind durch den Garten zum Fahrzeug zurückgelaufen. Vermutlich sehr schnell. Ja, das wäre zunächst alles. Danke. Dann möchte ich Sie bitten, die Köchin nochmals zu vernehmen. Ja, gern. Hackel, die Köchin bitte. Jawohl. Ach, Jesus, so viele Leute. Einen guten Tag auch wünsche ich allerseits. Guten Tag. Mein Name ist Kommissar Schwenzner. Wir haben uns vorhin schon kurz... Ich hoffe, es geht Ihnen nun etwas besser. Ja, danke auch. Ein wenig ist inzwischen besser geworden. Sie sind Fräulein Marie Güntel, nicht wahr? Ja, Herr Kommissar. Geboren am 1. Mai 81 in Kremitten, Ostpreußen. Ja, ist richtig, in Ostpreußen. Und sind hier bei General von Schleicher als Köchin... Als Köchin eingestellt. Ja. Seit dem Mai 29. Sind auch schon wieder fast 5 Jahre ins Land gegangen. Und waren doch so reizende Leidchen. Die von Schleichers. Alle beide. Ja. Beruhigen Sie sich bitte, Fräulein Güntel. Erzählen Sie, was heute passiert ist. Jesus. Es war so gewesen. Ich will mal sagen, in der Mittagsstunde, hätte 12:30 kann es gewesen sein, da habe ich vorm Herde gestanden. Und da sah ich durchs Fenster und sah, 2 Herren standen an der Jartenpforte und winkten so eigenartig. Na, hab ich gerufen, das Fenster war offen gewesen, hab ich zu den Herren gerufen, was wollen sie denn? Hat der eine gesagt, wir müssen zu General von Schlächer, hat der eine gesagt. Es ist dringend, sie müssen den sprechen. Na ja, hab ich einen Öffner gedrückt und sind sie reingekommen in den Vorjarten. Na ja, und an der Eingangstiere haben sie nochmals geleitet, wollten eingelassen werden. Na, ich machte Tiere auf, fragte der eine, ist der General von Schlächer zu Hause, ist der zu sprechen? Hab ich zurückgesprochen, dass der General von Schlächer wäre spazieren gegangen und sie kennten den nicht sprechen. Naja, und dann ist der eine plötzlich in einen ganz energischen, so einen aufdringlichen Ton ist er gefallen und hat gesagt, er will jetzt sofort zu dem General von Schleicher vorgelassen werden und hat mir so eine viereckige Marke aus Blech unter der Nase gehalten. Mhm. Da habe ich aber ja nicht drauf geachtet. Und dann hat er angefangen, mich zu bedrängen. Richtig handgreiflich ist er geworden und hat gesagt, sagen Sie sofort die Wahrheit, sonst kann es für Sie sehr unangenehm werden. Verzeihung? Hat er gesagt. Verzeihung die Störung, die Herrschaften. Ich bin beauftragt, dass ich Ihnen melden soll. Der Herr Polizeipräsident Graf Heldorf ist soeben eingetroffen und der Regierungspräsident auch. Er wird gebeten, der Oberstaatsanwalt Herr Tetzlaff soll mal rauskommen zu die Herren. Ja, danke, ich komme gleich mit. Lassen Sie sich bitte nicht stören. Bitte fahren Sie fort. Ja. Es ist Maria. Wo war ich denn jetzt? Wo war ich denn jetzt gewesen? Man möchte meinen... Der eine Herr hat Ihnen eine viereckige Marke gezeigt aus Blech, ja. Und hat Sie wohl sehr bedrängt. Ja, ja, so ist es gewesen. Ja, vielen Dank auch. Ja, genau so ist es gewesen. Der hat gesagt, wenn ich nicht endlich die Wahrheit sage, dann bin ich in Gefahr. So ähnlich hat er gesprochen. Und dann habe ich gesagt, na ja, dann werde ich mal nachsehen und bin losgegangen zum Arbeitszimmer von Herrn General. Und der Herr immer hinter mir her. Ich hätte keinen Herrn, seinen Atem so dicht lief. Der ist hinter mir hergelaufen. Und dann sind wir angelangt beim Arbeitszimmer. Ich habe geklopft, der Herr von Schlächer hat hereingerufen und dann habe ich die Tür geöffnet gehabt. Da hat der Herr hinter mir gefragt, den Herrn von Schlächer gefragt, der saß am Schreibtisch und hat in Akten gearbeitet. Und dann hat er den gefragt, sind Sie der General von Schlächer? Na, hat er sich umgedreht, umgewandt zur Tiere hin. Jawohl, hat er gesagt. Hat der Herr hinter mir mich zur Seite gedrängt und 3-mal geschossen. 3 Schüsse krachten, weiß ich noch genau. Und dann weiß ich nicht mehr genau. Habe ich geschrien und bin weggerannt, raus aus dem Zimmer, wollte nach dem Garten hin, war sowas von bestürzt gewesen. Hab geheilt und da treffe ich im Wintergarten den Täter wieder und bin wieder von dem weggeflogen. Ja, ja, so war das gewesen. Ja, und da... Und waren doch so reizende Leidchen gewesen, die von Schleichers. Alle beide. Und das Kindchen. Wenn ich daran denke, daran darf man ja nicht denken. Können Sie sich an den Täter erinnern? Nee, ich weiß nicht. Vielleicht, Nee, ich weiß nicht, wo der in der Eile geblieben ist. Jedenfalls ich. Ich bin dann zurückgelaufen zum Arbeitszimmer. Von Herrn von Schleicher. Der hat da am Boden gelegen und war tot. Und dann sehe ich, da liegt auch die Frau von Schleicher, liegt da jetzt auch am Boden. Die hat ja vor dem, wie der Täter und ich angekommen sind, hat die ja am Radio gesessen, neben dem Schiebetier. Und nun liegt sie auch da, Herr Jesus, noch mal, und blutet und lebt noch, hat noch geatmet. Jetzt habe ich gehört, ist auch gestorben im Krankenhaus. Aber da habe ich die Polizei hab ich angerufen sofort. Und Krankenwagen, habe ich gesagt, sollen sie auch schicken. Und dann hab ich nur noch geschrien und geheult habe ich. Ja, Fräulein Günthel. Ja, der Herr General von Schleicher hat ja immer die ganze Zeit tot am Boden gelegen. Ich bin in die Kirche gerannt und habe nur noch geheilt. Jetzt ist Maria nee. Ja, danke, Fräulein Güntel. Gibt es noch Fragen? Fräulein Güntel, würden Sie den Täter wiedererkennen bei einer Gegenüberstellung? Ach, wissen Sie, nee. Nee, ich war viel zu aufgeregt. Danke ebenfalls. Sie können gehen, Fräulein Güntel. Auf Wiedersehen, der Herr. Jesus Maria, nee, da möchte man meinen. Danke, meine Herren. Machen Sie eine Pause. Ich werde mich noch mal im Garten umsehen. Sind Sie der General von Schleicher? Naja, hat er sich umgedreht zur Türe hin und hat gesagt. Jawohl, hat er gesagt. Hat der Herr hinter mir mich zur Seite gedrängt und dreimal geschossen. Weiß ich noch genau. Scheint der Verdacht zu bestehen, das auch. General von Schleicher. Mit Röhm zusammengearbeitet. Hochverräterische Beziehungen zu einer ausländischen Macht. Unvorstellbar. Ist wohl anzunehmen, dass General von Schleicher Selbstmord begann. Bleibt unter uns. Selbstverständlich. Mord. Telefon von dem General wird abgehört. Ach so. Von der SS. Ja, also ich. Sie können gehen. Dreimal geschossen. Hallo, Herr Dr. Grützner, so ein Gedanken. Grüß Sie. Kriminalrat Werneburg. Froh, Sie zu sehen. Guten Tag. Ebenfalls einen guten Tag. Also haben Sie meine Nachricht erhalten? Ja, natürlich. Ich bin schon länger hier, aber Sie waren ja dauernd beschäftigt. Ja, ja. Ich hörte, der Herr Polizeipräsident und der Herr Regierungspräsident sind auch eingetroffen. Oh, schon wieder weg. Die Herren waren in Eile, erwarteten wohl weitere Anweisungen oder Ähnliches. Mhm. Wir hatten ein kurzes Gespräch. Auch Oberstaatsanwalt Tetzler wurde hinzugezogen. Routine. Tja, eine schwierige Angelegenheit. Ja, gewiss, gewiss, Herr Doktor. Es scheint mir, ja, wie soll ich es am besten... Ja, es scheint mir wenig oder vielmehr nicht ratsam zu sein, sich, wenn ich so sagen darf, zu intensiv mit der Aufklärung der Angelegenheit zu befassen. Wie meinen Sie? Jedenfalls, ich muss nach Potsdam zurück. Und übrigens, für die folgenden Ermittlungen sollten Sie, hörte ich, keine Protokolle mehr angefertigt werden. Stattdessen sollte man wohl die Berichtsform bevorzugen. Ja, aber... Ich denke, wir sind uns soweit einig. Meine Empfehlung an die Frau Gemahlin. Wiedersehen, Herr Doktor. Auf Wiedersehen, Herr Kriminalrat Werneburg. Zu sein, sich, wenn ich so sagen darf, zu intensiv mit der Aufklärung der Angelegenheit zu befassen. Hat der Herr hinter mir mich zur Seite gedrängt? Telefon von dem General mit Abwehr. Von der verräterischen Beziehung zu einer ausländischen Macht. Unvorstellbar. Dreimal geschossen. Ist wohl anzunehmen, dass General von Schleicher selbstverständlich Selbstmord begangen hat. Mord. Dreimal nicht ratsam zu sein, sich, wenn ich so sagen darf, zu intensiv mit der Aufklärung. Selbstmord begangen. Herr Kollege. Ah. Komplizierte Geschichte. Allerdings. Ich habe veranlasst, Herr Kollege, dass wir eine Zeit lang ungestört. Ja. Ja, ein wunderbarer Garten. Ja. Ja, ja. Auch die Luft. Wunderbar. Würzig. Haben sich Ihre hypothetischen Vermutungen vom Mittag... Wie? ...konkretisiert. Wie? Ja, ich meine in irgendeine Richtung. Wo vermuten Sie die Täter? Was für ein Motiv? Wir können offen miteinander... Tja, eindeutig ein Attentat. Die Zeugen haben ja das Tatauto oft genug beobachtet in den letzten Wochen und anscheinend auch immer dieselben Männer gesehen. Das ist genau vorbereitet worden. Der Täter hat der Köchin sogar eine viereckige Marke unter die Nase gehalten, hochoffiziell, wenn sie nicht gefälscht war, was ich nicht glaube. Berliner Auto muss nichts bedeuten, kann aber... Offizielle Stellen sind anzunehmen, staatliche. Ein lange geplanter Coup. Ich frage mich, warum hat uns das Justizministerium nicht vorab informiert? Weil, vielleicht wusste nicht einmal der Herr Minister. Ich habe zunächst gedacht, Kommissar Schwenzner hatte angedeutet, dass ein Schlag gegen Stabschef Röhm, SA, im Gange sei, angeblich wegen hochverräterischer Kontakte im Ausland. Außerdem vermutete er, dass auch General AD von Schleicher darin verwickelt sei. Für mich unvorstellbar. Röhm, ja, vorstellbar. Dem ist alles zuzutrauen. Aber Schleicher? Nein, unmöglich. Ja, und dass ich Schleicher deswegen, dass er deswegen Selbstmord verübt habe. Selbstmord, das sagte Schwenzner, vor Beginn der Ermittlungen im Auto. Schleicher ist aber ermordet worden. Was haben Sie zunächst gedacht? Tja, dass ihn, wer weiß, enttäuschte Anhänger von Röhm erschossen haben. Aus Rache vielleicht. Weil sie dachten, der General hätte bei den hochverräterischen Umtrieben ihres Chefs eben nicht mitgemacht und sie verraten. Und Schleicher, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass er sich staatsfeindlich betätigt haben könnte. Ich habe in seinem Arbeitszimmer auch nichts gefunden, was darauf hindeuten würde. Bisher jedenfalls. Da muss weiter gesucht. Also ein Rachemotiv. Ja, aber diese Variante scheidet jetzt aus. Rache wird nicht so lange im Voraus geplant. Das war ein geplantes Attentat. Von anderer Seite. Ja. Sie können nur recht haben, Herr Kollege. Nach Andeutungen, die mir Graf Feldorf, die er mir gegenüber äußerte, ist ein Machtkampf im Gange. Nicht nur in Süddeutschland, auch in Berlin. SA-Stabschef Röhm und andere sollen einen Komplott gegen Hitler vorbereitet haben. Röhm ist verhaftet worden, nicht nur er, auch Gruppenführer Ernst wird gesucht. Es scheint, dass man auch andere Gegner gleich miterledigt. Vermutet Graf Heldorf, der ja als Polizeipräsident, wie ihn bekannt sein dürfte, gewöhnlich gut unterrichtet ist. Innenministerium, SS, Gestapo. Ja. Um Gottes Willen, was sollen wir jetzt? Wie wäre es, Herr Kollege? Wir nehmen die erste Variante. Die Rache der enttäuschten SA-Leute. Und damit gut. Das ist unverfänglich. Aber ich denke... Denken wir nicht zu viel, Herr Kollege. Oder wenn, behalten wir es für uns. Und die Gesetze? Meine, die verstoßen doch... Gesetze? Kann man doch ändern. Das wissen Sie doch, Herr Kollege. Es geschieht doch fast täglich. Fortwährend. Denken Sie nur ein Beispiel. An die Verordnung gegen Verrat am deutschen Volke... Und hochverräterische Umtriebe. Vom Februar vorigen Jahres Reichsgesetz 1933, Römisch 1 und 48. Vorher hatten wir bekanntlich keine Todesstrafe. Oder das Gesetz vom 24. April dieses Jahres. RGBK 1934, Römisch 1, Nummer 47. Wollen Sie in diesen Zeiten... Das ist mehrere Nummern zu groß, Herr Kollege. Was... Gedenken Sie, weiter zu tun? Die Ermittlungen werden behindert, wie Sie wissen. Hake ist nicht zu erreichen, ruft nicht zurück. Dr. John, nichts. Naja. Ich will noch Schleichers Arbeitszimmer weiter durchsuchen. Nach staatsfeindlichen Aufzeichnungen und dergleichen. Vielleicht gibt es sie ja doch. Obwohl ich es mir nicht... Ja, tun Sie das. Und berichten Sie mir unverzüglich. Und... Denken Sie an Variante 1. Wachtmeister Hackel! Hackel! Wachtmeister Hackel, melde Sie zur Stelle bitte an, Doktor. Um Entschuldigung wegen Verspätung, war gerade auf einem Abtritt, unabkömmlich. Ja, ja, schon gut, Hackel. Sie bleiben bitte vor der Tür stehen und lassen keinen Unbefugten rein. Ich will in Ruhe das Arbeitszimmer des Generals durchsuchen, klar? Jawohl, Herr Doktor, wird gemacht. Danke. Nichts. Graf Heldorf. Graf Feldhoff ist doch auch SA-Führer von Brandenburg. Er dürfte viel, viel mehr wissen und will sich raushalten, bestimmt. Sonst verliert er auch seinen Kopf, oder er war nicht an der Verschwörung der SA beteiligt. Nichts. Sich, wenn ich so sagen darf, zu intensiv mit der Aufklärung der Anwalt. Er ist verhaftet worden, habe ich nur hier. Auch Gruppenführer Hans wird gesucht. Es scheint, dass man andere Gegner gleich wieder nicht. Vermutet Graf Heldorf, der Abwehr als Polizeipräsident gewinne ich gut. Was ein Schleicher. Selbstmord. Dreimal geschossen. Nichts, nichts. Nichts, was auf staatsfeindliche Unternehmungen hindeuten würde. Unglaublich. Nichts. Auch hier nicht. Hier auch. Heil Hitler! Herr Doktor, den konnte ich nicht aufhalten. Ja, ja, schon gut. Was wollen Sie? SS-Sturmführer Meisinger vom GPA. Ja, was wollen Sie? Ich und meine Männer haben den Auftrag, das Gebäude Griebnitzstraße 4, Neubabelsberg, zu räumen, zu bewachen und zu durchsuchen. Verlassen Sie bitte sofort das Haus. Von wem haben Sie den Auftrag? Vom Reichsführer SS in Berlin. Zeigen Sie mir bitte die schriftliche Bestätigung des Einsatzbefehls. Ist mündlich erteilt worden. Verlassen Sie sofort das Haus. Sie kommen direkt aus dem Gestapo? Jawohl, was soll das? Gehen Sie endlich raus, machen Sie keine fiese Matenten. Tut mir leid, ich muss Sie ersuchen, die Villa des General von Schleicher umgehend zu verlassen. Ich bin von der Staats... Kommt nicht in Frage, Sie haben meiner Anordnung zu folgen, unverzüglich, sonst... Hören Sie mal, mein Name ist Dr. Grützner, Landgericht Potsdam, Staatsanwaltschaft. Ich führe hier die Ermittlungen. Ist mir Schnuppe, was Sie führen. Ich habe Befehl. Herr Sturmführer Meisinger. Ja, Verzeihung, Sturmführer Meisinger. Angehörige aller Polizeidienststellen des Reiches, also auch des geheimen staatlichen Polizeiamtes Berlin, unterstehen bei allen Ermittlungen den Weisungen der Justiz, in Ihrem Fall der Zentralstaatsanwaltschaft im Reichsjustizministerium. Ist von dort Ihr Ermittlungsbefehl bestätigt worden? Vom Ministerium für Justiz in Berlin? Ich weiß nicht. Sie stören die Ermittlungen, die ich in Vertretung der zuständigen Staatsanwaltschaft Potsdam zu führen habe. Sind Sie ermächtigt? Sollen Sie wirklich ermitteln? Oder sollen Sie Gebäude und Gelände lediglich von außen sichern? Ja. Nein, ein direkter Befehl zur Ermittlung und Durchsuchung ist nicht erteilt worden. Aha. Herr Sturmführer, ich ersuche Sie dringend, die Ermittlungen nicht länger zu behindern. Verlassen Sie mit Ihren Männern umgehend die Villa und sichern Sie von außen Gelände und Gebäude. Nach Abschluss der Durchsuchung werde ich klären lassen, ob Sie die weiteren Ermittlungen führen sollen. Verlassen Sie also mit Ihren Männern das Gebäude. Jawohl, Herr Doktor. Danke, ich gebe Ihnen Bescheid, wenn die Sachlage geklärt ist. Auf Wiedersehen, Herr Sturmführer. Heil Hitler! Was wolltet ihr, SS? Die Ermittlungen übernehmen, durchsuchen, bewachen. Wer hat das angeordnet? Angeblich SS-Reichsführer Himmler als Inspektor des Gestapo. Mhm. Der Sturmführer, ein Herr Meisinger, konnte keinen schriftlichen Einsatzbefehl vorweisen, behauptete, alles sei mündlich erteilt worden. Auf Nachfrage wurde er unsicher und gab schließlich zu, er habe gar keinen direkten Ermittlungsbefehl erhalten. Ich wies ihn hinaus, weil er die Ermittlungen störte, und gab ihm den Auftrag, das Gelände zu sichern. Man müsste klären... Ja, die Rechtslage erweist sich immer mehr als unübersichtlich, was die Zuständigkeiten betrifft. Dr. John von Hake, was ist mit denen? Haben Sie... Haben nicht zurückgerufen. Ich schlage vor, nochmals nachzufragen. Nach der allgemeinen Verordnung Justizministerium vom 24. Juni 33 hätten Sie die Ermittlungen längst übernehmen müssen. Denn es handelt sich ja wohl inzwischen erwiesenermaßen um Abwehr staatsfeindlicher Angriffe. Das sehe ich auch so, Herr Kollege. Wir brauchen Rechtssicherheit, egal wie. Noch sind wir zuständig, aber rufen Sie von Hake nochmal an. Ja, mache ich. Außerdem wäre es vermutlich gut, wenn der SS-Sturmführer beim Gestapo nachfragen würde, was er hier machen soll. Das heißt, wie sein Befehl genau lautet oder auszulegen ist. Ich werde ihn dahingehend instruieren. Ich habe ihm eine Klärung bereits zugesagt. Nein, nein, es ist besser, wenn er die Klärung selbst herbeiführt. Übrigens, die Durchsuchung des Arbeitszimmers hat immer noch keine Hinweise auf eine irgendwie geartete hochverräterische Handlung des Generals von Schleicher ergeben. Erledigen Sie bitte das Telefonat mit Hake. Landgericht Potsdam, Dr. Grützner, bitte Herrn Staatsanwaltschaftsrat von Hake. Danke. Von Hake, Zentralstaatsanwaltschaft Berlin, guten Abend. Dr. Grützner, guten Abend, Herr von Hake. Guten Abend, Herr Dr. Grützner. Ich versuche, Sie seit Stunden zu erreichen. General von Schleicher und seine Frau sind ermordet worden in Neubabelsberg. Ja, ich hörte davon. Ich habe auch Ihre Nachricht erhalten, vielen Dank. War aber zu beschäftigt, um meinerseits, Sie verstehen. Es handelt sich, ich weiß nicht, inwieweit Sie unterrichtet sind, um eine größere Angelegenheit staatspolitischen Charakters. Ich bin im Bilde. Ich versuche, vermute, die Täter könnten aus denselben Kreisen stammen, die die Maßnahmen gegen SA-Stabschef Röhm und SA-Gruppenführer Ernst durchgeführt haben oder durchführen. Von einer solchen Aktion hätte uns das Justizministerium doch... hätte uns unbedingt vorher instruieren müssen, dass wir nicht gänzlich unvorbereitet... Ist die geheime Staatspolizei informiert? Ja. Ein Sturmführer der SS vom Gestapo ist vorhin am Tatort erschienen. Er wollte ermitteln und das Haus räumen lassen. Er hatte jedoch keinen vom Justizministerium bestätigten Ermittlungsbefehl. Man müsste wohl... Ist dem Sturmführer inzwischen telefonisch vom Gestapo bestätigt worden? Er soll auch ermitteln. Ja. Ich höre gerade auf Weisung des Herrn Oberstaatsanwalt Tetzlaff. Hat der Sturmführer inzwischen telefonisch nachgefragt und vom Gestapo die Bestätigung erhalten, die Ermittlungen zu übernehmen? Ist das... Aha. Es wäre wohl angezeigt... Also, gestatten Sie die Frage. Übernimmt die Zentralstaatsanwaltschaft die Ermittlungen? Da es sich doch offenbar um staatsgefährdende Angelegenheiten... Ist nicht vorgesehen. Ach ja. Ist beabsichtigt, der Gestapo die Ermittlungen zu übertragen? Sollten wir die Kriminalpolizei zurückziehen? Dagegen bestehen keine Bedenken. Ist sogar erstrebenswert. Herr von Hake, ich möchte darauf hinweisen, dass ich auf meinen Ermittlungsergebnissen bestehen muss. Aufgrund des objektiven Sachverhalts am Tatort und entsprechend den Zeugenaussagen ist offensichtlich, dass General von Schleicher ermordet wurde. Es war kein Selbstmord. Die Obduktion der Leichen. Herr Oberstaatsanwalt lässt anfragen, ob die Leichen zur Obduktion... Das dürfte nicht erforderlich sein. Herr Dr. Grützner, hat die Staatsanwaltschaft Potsdam keine besonderen Anweisungen von offizieller Stelle erhalten? Nein, Herr von Hake, bisher nicht. Ich bitte darum, die Ermittlungen einzustellen. Binnen 2x24 Stunden werden nähere Anweisungen ergehen. Ja. Ja, ich werde alles veranlassen. Danke, Herr Dr. Grützner. Dann wünsche ich Ihnen einen guten, wohlverdienten Feierabend. Auf Wiedersehen, Herr Doktor, und einen schönen Gruß an Ihre Gattin. Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen, Herr von Hake. Tja. Zentralstaatsanwaltschaft übernimmt nicht. Anscheinend werden die Ermittlungen der Gestapo übertragen. Frage bloß, von wem? Wenn die Zentralstaatsanwaltschaft nicht übernimmt, kann sie eigentlich auch keine Ermittlungen übertragen. Juristisch nicht einwandfrei. Ja. Wir sollen die Kripo abziehen und die Ermittlungen einstellen. Innerhalb 2x24 Stunden kommen neue Anweisungen. Obduktion der Leichen nicht vorgesehen. Sollen wohl bewacht im Hause behalten werden in Neubabelsberg. Danke. Gehen Sie nach Hause, Grützner. Es war ein langer Tag. Und bis morgen, Herr Kollege. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Auf Wiedersehen. Du warst aber lange weg. Was war denn? Ich habe mir Sorgen gemacht. Heute soll so viel passiert sein. Schwierige Sache. Es schwirren Gerüchte. In Berlin, da soll eine Verschwörung gegen Hitler aufgedeckt worden sein. Im Radio haben Sie sogar gesagt, auch der frühere General von Schleicher ist dabei erschossen worden. Was haben Sie gesagt? Der soll an der Verschwörung beteiligt gewesen sein. Was noch? Als man ihn verhaften wollte... Was? Ach, jetzt lass mich doch mal ausreden. Ja, ja, Entschuldigung. Als man ihn verhaften wollte, hat er eine Waffe gezogen und die Kripo hat ihn in Notwehr erschossen, haben Sie jedenfalls... Ist ja interessant. Was ist denn? Was hast du denn? Wann ist die Meldung gekommen? Um 10, vor einer halben Stunde. Es ist zum... Schleicher ist nicht erschossen worden. Ich meine, nicht aus Notwehr erschossen worden. Es war Mord. Lange geplant. Um Himmels Willen. Eindeutig Mord. Zuerst hieß es, er habe Selbstmord begangen. Man kann sich nicht selbst an mehreren Körperstellen von hinten und seitlich erschießen. Seine Frau ist auch ermordet worden. Um Himmels Willen. Wer hat ihn ermordet? Es ist eine verdammte Schweinerei. Wer hat ihn umgebracht? Es ist besser, du weißt nicht so viel. Meine Ermittlungen haben eindeutig Mord ergeben. Lange geplant. Sie sagen, in Notwehr erschossen. Mein Ermittlungsergebnis ist Ihnen bekannt. Es ist aktenkundig. Ich weiß nicht, wer mich schützt und ob es überhaupt jemand macht. Das ist ein Geeiere mit den Zuständigkeiten. Justiz, Polizei, Potsdam, Berlin, naja. Lass uns essen. Und die Gestapo, die wird nicht gegen sich selbst ermitteln. Nein. Ich mach auf. Guten Abend. Herr Kollege, wir kommen ins KZ. Guten Abend. Dr. Grützner? Ja. Dr. Freisler, wir haben mit Ihnen zu reden. Ja. Wenn ich die gnädige Frau bitten dürfte, den Raum zu verlassen. Danke. Herr Dr. Grützner, Mann, was fällt Ihnen ein zu behaupten, General von Schleicher sei ermordet worden? Herr Staatssekretär. Nach Angaben von Parteidienststellen sollte Schleicher als Teilnehmer am Putsch des SA-Chefs Röhm in seiner Villa verhaftet werden. Er zog die Waffe, um sich seiner Verhaftung zu entziehen und wurde von Kripo-Beamten in Notwehr erschossen. Bedauerlicherweise. Und Sie behaupten, es war Mord? Antworten Sie gefährlichst. Wird's bald? Herr Staatssekretär, die objektive Lage veranlasste mich zu der rechtlichen Beurteilung, zu dem Schluss, dass General von Schleicher zweifelsfrei ermordet wurde. Wie das? Die Lage der Leiche auf dem Rücken, etwas seitlich, mit dem Kopf zur Türe liegend, von der aus in Hinterkopf und Rücken von hinten 5-mal geschossen und getroffen wurde. Der Bericht des Arztes bestätigt die tödlichen Einschüsse. Ich fand 5 Patronenhülsen, alle dasselbe Kaliber. Die Waffe Schleichers, eine alte Pistole, befand sich im Schubfach eines Regals, gegenüber des Schreibtischs, dem Schreibtisch. Für Schleicher unerreichbar. Ja, und? Nach objektiver Sachlage kann es nur Mord gewesen sein. Selbstmord, wie zunächst angenommen, ist ebenso unmöglich wie eine Tötung in Notwehr seitens der Kripo. So? Tatsächlich, meinen Sie? Darüber hinaus gibt es Zeugenaussagen, die dies bestätigen. Weitere Zeugen haben mitgeteilt, das Tatfahrzeug und die Täter in den letzten Wochen mehrmals gesehen zu haben, in der Nähe des Tatortes. Es hat also eine Planung... Ich muss Ihnen mitteilen, dass der Herr Reichsführer SS im Gestapo sehr verärgert war, als ihm ihre sogenannten Ermittlungsergebnisse gemeldet wurden. Der Herr Reichsführer SS hat sich beim Innenminister darüber beschwert, dass zum wiederholten Male ein Mann der Justiz seine Aktion der SS gestört hat. Reichsmarschall Göring hat dem Führer darüber Bericht erstattet. Sie wissen, was das bedeutet. Ich bedauere dies ausdrücklich... Ausdrücklich, Herr Staatssekretär, muss aber dennoch auf meiner rechtlichen Beurteilung des Sachverhalts bestehen. Naja, nicht zu ändern, Herr Doktor. War bei Ihren Telefonaten mit der Zentralstaatsanwaltschaft jemand zugegen, als Sie den sogenannten Mord meldeten? Irgendjemand? Nein, Herr Staatssekretär. Haben Sie Ihre Ermittlungsergebnisse mit irgendjemandem besprochen? Jawohl. Mit Herrn Oberstaatsanwalt Tetzlaff. Herr Staatssekretär, wir glaubten, vermuten zu müssen, dass die Täter aus SA-Kreisen stammten, die sich womöglich von General von Schleicher womöglich verraten gefühlt haben könnten. Also eine Art, naja, womöglich... Mit wem haben Sie noch darüber gesprochen? Mit niemandem, Herr Staatssekretär, nur... ja, meiner Frau gegenüber erwähnte ich es kurz. Na dann, Herr Doktor. Bis morgen Vormittag haben Sie einen Ermittlungsbericht zu verfassen, den Sie dem Herrn Reichsminister der Justiz persönlich zu überbringen haben, um 10 Uhr. Pünktlich, wenn ich bitten darf. Jawohl, Herr Staatssekretär, morgen um 10 Uhr, pünktlich. Na, Herr Doktor, dann wollen wir mal. Wünsche Ihnen nach den Aufregungen eine gute Nacht. Danke, Herr Staatssekretär. Und eine Empfehlung an die Frau Gemahlin. Gute Nacht. Auf Wiedersehen, die Herren. Danke, Herr Staatssekretär, und ebenfalls eine gute Nacht. Auf Wiedersehen, Herr Kollege. Auf Wiedersehen. Was fällt Ihnen ein, zu behaupten, General von Schleicher sei ermordet worden? Warum ihm diese Sache kann es nur Mord geben? Das General von Schleicher, Mord. Selbstmord. Bitte darum, die Ermittlungen einzustellen. Deutschland! Ich habe den Befehl gegeben, die Hauptschuldigen an diesem Verrat zu erschießen! Hochverräterische Beziehungen zum Auswärtigen Amt. Keine Hinweise auf das Nachstandschef. Eine hochverräterische Handlung ist auch General von Schleicher. Ist General von Schleicher im Mittelmeer. Und ich gab weiter den Befehl, die Geschwüre unter inneren Brunnenvergiftung und der Vergiftung des Auslandes aufzubrennen, bis auf das rohe Fleisch. Kollege, wir kommen ins KZ. Nun, Herr Schatz. Reichsführer SS ist verärgert, dass wieder einmal in der Justiz Aktivitäten der SS belebt hat. Reichsmarschall Göring. Die Ermittlungen einzustellen. Mann. Was fällt Ihnen ein zu behaupten, General von Schleicher sei ermordet worden? Nach objektiver Sachlage kann es nur Rot. Wenn mir jemand den Vorwurf entgegenhält, weshalb wir nicht die ordentlichen Gerichte zur Aburteilung herangezogen hätten, dann kann ich ihm nur sagen, in dieser Stunde war ich verantwortlich für das Schicksal der deutschen Nation. Und damit des deutschen Volkes oberster Gerichter! Juni 1934. Mord in Neubabelsberg. Von Matthias Brandt. Es sprachen Dr. Grützner, Gerichtsassessor, Udo Schenk. Tetzlaff, Oberstaatsanwalt, Peter Rauch. Schwenzner, Kommissar, Justus Fritsche. Hackel, Wachtmeister, Steffen Schulz. Marie Güntel, Köchin des Generals, Magda Hennings. Werneburg, Kriminalrat, Hartmut Stanke. Meisinger, SS-Sturmführer, Markus John. Von Hake, Staatsanwaltschaftsrat, Walter Gontermann. Frau Grützner, Doris Plenert. Dr. Freisler, Justizstaatssekretär Volker Roos. In weiteren Rollen Eleonor Holder, Gabriel Odinis und Peter Schwab. Technische Realisation Rike Wiebelitz und Jeanette Wirz-Fabian. Musik Christian Banasik. Regieassistenz Rosa Barber. Regie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2000. Dramaturgie Johann M. Kamps. Redaktion Thomas Leutzbach.